Mann, du hast Geburtstag. Danke für die Liebe, die du gibst. Und natürlich fürs Essen, doch mit diesem kleinen Lied hier will ich sagen, du bist wunderbar.